Hallo und guten Tag. Ich möchte Ihnen heute eine Randgruppe vorstellen, die es in unserer Gesellschaft oft nicht leicht hat. Wir haben viele Namen für Sie. Faschos, Neonazis, Arschgeigen. Ich spreche von Rechtsradikalen. Ich weiß, viele von Ihnen werden jetzt denken, die sind dumm, verroht, verklemmt oder gemeingefährlich. Das ist richtig. Deutschkurs für Deutsche. Lektion 5. Bitte wiederholen Sie. Rechte Parolen will keiner hören. Nochmal, aber mit Nachdruck.